بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بيتنا الله سبحانه وتعالى darum, dass er diese Sitzung segnet und dass er die Engel zu uns sendet, dass sie uns umhüllen und uns umgeben. Das bitten Allah, dass er die Barmherzigkeit zu uns herabsendet und auch seine Ruhe, auf dass unsere Herzen uns vereinigen und auf dass Allah subhanahu wa ta'ala den Hass und die Missgunst und den Neid aus unseren Herzen nimmt und die Heuchelei und den Kufr und alle möglichen Krankheiten, die in unseren Herzen sind. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist. Er ist derjenige, der den Erfolg verleiht. Es kann sein, dass man Sachen weiß und wir wissen viel mehr, als wir tun. Es kann also sein, dass man weiß, wie man betet, man weiß, was man eigentlich als Muslim zu tun hat, aber die Sache setzt man nicht um. Und wenn du manche Muslime fragst, dann wissen sie und sie wollen auch, oder sie wünschen es zumindest, dass sie gute, gläubige Menschen sind. Aber es fehlt eine Sache, und zwar die Umsetzung. Und das ist, was man meint mit auf Arabisch mit Tawfiq. Das heißt, die Umsetzung, oder das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir den Erfolg verleiht, die Sache umzusetzen. Denn die Energie zu bekommen, das dann tatsächlich zu machen, also wer wünscht sich nicht, zum Beispiel die Hadithe auswendig zu können? Oder wer wünscht sich nicht zum Beispiel ein Gelehrter zu sein in Al-Fiqh? Aber diejenigen, denen Allah subhanahu wa ta'ala kein Erfolg verleiht, kein Tawfiq verleiht, sie werden abgewendet, sie werden abgelenkt durch viele verschiedene Sachen. Entweder segnet Allah subhanahu wa ta'ala ihre Zeiten nicht, oder sie werden durch andere Probleme abgelenkt, mit denen sie nicht gerechnet haben, oder sie fühlen sich einfach nicht bereit, irgendetwas zu lesen oder zu lernen, oder sie lassen den Koran einfach, sie machen den Koran in ihrer Prioritätenliste ziemlich zweitrangig, wenn nicht noch drittrangig oder nicht noch weiter unten. Und für sie ist eben nicht, steht nicht im Vordergrund, dass sie auf dieser Welt erschaffen worden sind für Allah, dass sie auf dieser Welt erschaffen worden sind, um Allah anzubeten. Und diese ganzen Krankheiten, die es gegeben hat im Volk der Schrift, vor der suchen wir Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir nicht mit den gleichen Krankheiten befallen werden. Und deswegen ist der Koran herabgesandt worden als Shifa, als eine Heilung für die Herzen oder eine Heilung für die gläubigen Menschen. Und die Heilung wirkt nur, wie man weiß, wenn sie so angewandt wird, wie derjenige, der die Heilung gemacht hat, es vorschreibt. Wenn man auch in der Medizin die falsche Medikamente einnimmt oder die Medikamente nicht in den Dosen einnimmt, wie sie vorgeschrieben sind, dann wirken sie vielleicht gar nicht. Und genauso ist es mit dem Koran. Wenn man den Koran zum Beispiel nur liest und nicht danach handelt und nicht die Anleitung zum Koran nimmt, das heißt die Sunna, oder nicht die Gelehrten fragt, wie der Koran zu verstehen ist und die Sunna des Propheten zu verstehen ist, dann wirkt das vielleicht auch gar nicht. Und unser Ziel beim Tafsir ist es, dass wir lesen und versuchen zu verinnerlichen. Manchmal, wenn man Tafsir liest, und dann werdet ihr finden, im Grunde genommen hat er doch jetzt gar nicht viel mehr gesagt, als in den Versen steht, offensichtlich drin steht. Aber der Punkt ist, dass erstens, wir müssen es mehrmals gehört haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَذَكِّرْ und erinnere, فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Denn die Erinnerung hilft den Gläubigen. Und auch die verschiedenen Art und Weisen, wie etwas dargelegt wird, mit Beispielen. Und der Ton macht die Musik, sagt man so schön auf Deutsch. Und all diese Sachen spielen eine sehr, sehr große Rolle. Und es kann sein, dass man ein Wort hört von einem Khatib, von einem Prediger am Freitag, das wenig Einfluss hat. Und dann geht man in irgendeine Sitzung, wo ein anderer Mensch genau das gleiche sagt, aber in diesem Moment hat man diesem Menschen zugehört und verinnerlicht, was er gesagt hat, und dann leitet es plötzlich das Herz recht. Und das ist, was man eigentlich sucht in solchen Sitzungen, denn das ist, was dann auch dann, was man nennt als, oder das ist es, wenn dann das Wissen Früchte getragen hat, oder wenn das Wissen einem überhaupt irgendwas gebracht hat. Die Gelehrten, oder manche der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, haben gesagt, Sachen wie zum Beispiel, wenn du Wissen erhalten hast und dein Wissen, also das Wissen schlechthin ist das, was Allah und sein Prophet gesagt hat. Wenn du Wissen erhalten hast und dein Wissen dich nicht dazu bringt, dass du weinst und aus Ehrfurcht vor Allah heulst und weinst und schluchzt, dann solltest du befürchten, dass du in Wirklichkeit überhaupt kein Wissen bekommen hast. Denn das Wissen in dem Sinne, dass man Informationen hat, das kann man in Büchern nachschlagen. Und das kann man, das ist nicht der Sinn der Sache. Die Schrift, den Koran, den kann jeder Nicht-Muslim lesen und sogar auswendig lernen, wenn er will. Ich habe sogar von einem Nicht-Muslim gehört, dass er den Koran auswendig gelernt hat als Christ. Und dann, nachdem er den Koran fertig gelernt hat, er hat es gemacht, um seine arabische Sprache zu verbessern. Und als er das dann gemacht hat, ist er irgendwann Muslim geworden. Alhamdulillah. Wie gesagt, die Informationen, die man hat, es kann sein, dass es überhaupt gar nichts bringt. Aber was wichtig ist im Endeffekt, ist, dass dieses Wissen die Herzen bewegen und dass dieses Wissen einen dazu bringt, gute Taten zu tun. Und deswegen ist ja der Glaube der Ahl Sunnati wal Jama'a, also der Sunniten, dass der Glaube, der Iman, nicht nur aus dem besteht, was im Herzen ist, sondern auch aus dem besteht, was die Zunge sagt und aus dem besteht, was wir an Taten verrichten, mit unseren Händen, mit unseren Füßen und was weiß ich. Ja, das ist der vollständige Glaube, ist nur, wenn man alle diese drei Komponenten in Einklang bringt, und alle drei Komponenten, also im Einklang bringt, in dem Sinne auch, dass man nicht Heuchler ist, in irgendeiner Weise. Heuchler muss nicht immer sein größte Heuchelei, aber Heuchler kann es auch sein, kleine Heuchelei, wie der Khatib heute gesagt hat, in der Khutbah, dass die Leute, wenn über Heuchelei geredet wird, dann denken sie immer, der andere ist dann betroffen. Dabei ist die Heuchelei erstens einmal Stufen. Zweitens, wer behauptet denn, gläubig zu sein? Wer behauptet denn, gläubig zu sein? Und wenn man nicht einmal davon überzeugt ist, dass man gläubig ist, dann, das heißt, man hat Heuchelei. Und Heuchelei ist Stufen. Es geht nicht immer um die große Heuchelei, dass man innen drin Allah verleugnet, und nach außen hin sagt, dass man Muslim ist, sondern Heuchelei ist auch eine Form, es gibt auch Heuchelei der Handlung. Das heißt, wenn ich was anderes sage, oder was ich tue, und die Leute immer zum Guten aufrufe und das Schlechte verwehre, ihnen das Schlechte verbiete, aber allerdings das Schlechte selbst tue und das Gute selbst nicht tue, dann bin ich gewarnt worden durch unseren Propheten, dass ich in die Hölle gehe. Weil es gibt Leute in der Hölle, zu denen wird gesagt werden, oh du, sag mal, warum bist du eigentlich unter uns? Pflegst du nicht den Menschen das Gute zu gebieten, das Schlechte zu verbieten? Und dann sagte er, ja, das tat ich, aber ich rief euch zum Guten auf und habe es selbst nie getan und rief euch oder verbot euch das Schlechte und habe es aber selbst immer getan. Und dieser Mensch hat Wissen gehabt, aber sein Wissen hat ihm nichts genützt. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die wahren Gelehrten, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Diejenigen überhaupt von den Menschen, überhaupt diejenigen, die Allah fürchten, sind die Ulama, die Gelehrten. Und wenn man also gelehrt ist und Allah nicht fürchtet, dann sollte man befürchten, dass man überhaupt kein Wissen erhalten hat. Na, die heutigen Verse, die wir anschauen wollen, die Versen 110 bis 112 in Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich lese natürlich die deutsche Übersetzung vor, viele von den Leuten der Schrift möchten, nachdem ihr den Glauben angenommen habt, wieder zu Ungläubigen zu machen. Aus Missgunst von sich selbst aus, nachdem ihnen die Wahrheit klar geworden ist. Also Vers 109 bis 112. Nachdem ihnen die Wahrheit klar geworden ist. Doch verzeiht und seid nachsichtig, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Allah hat zu allem die Macht. Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe. Und was ihr für euch selbst an Gutem vorausgebt oder vorausschickt, werdet ihr bei Allah finden. Was ihr tut, sieht Allah wohl. Und sie sagen, niemand wird in den Paradiesgarten eingehen, außer wer Jude oder Christ ist. Das sind ihre Wünsche. Sag, bringt euren Beweis vor, wenn ihr wahrhaftig seid. Aber nein, wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, dessen Lohn steht für ihn bei seinem Herrn. Und sie soll keine Furcht überkommen, noch sollen sie traurig sein. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns weiterhin von den Eigenschaften des Volkes der Schrift, und zwar von den Juden und Christen, nicht damit wir das als eine schöne Geschichte sehen, sondern damit wir gewarnt sind. Und der Koran ist eine Rechtsleitung bis zum Tag der Auferstehung. Das heißt, diese Verse würden ihren Sinn verlieren, wenn wir sagen würden, dass das Volk der Schrift sich irgendwie geändert hätte. Aber das Volk der Schrift hat sich nicht geändert. Das Volk der Schrift wird immer trügerischer, indem sie Verse von ihren Büchern rauswerfen, Verse in ihre Bücher reintun. Und das sind Eigenschaften, diese Betrugseigenschaften, Lügeneigenschaften, Hass, Neid. All diese Sachen findet man genauso in den Leuten der Schrift heutzutage, wie damals, vor 1400 Jahren und vorher und auch in Zukunft. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala und bringt uns diese Eigenschaften bei, damit wir die Leute erkennen. Damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, damit wir wissen, wer diese Leute wirklich sind. Allah sagt etwas hier über die Leute der Schrift. Und Allah spricht die Wahrheit. Und wer die Eigenschaften, die Allah über sie verleugnet, der ist ungläubig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, viele von den Leuten der Schrift möchten euch, nachdem ihr den Glauben angenommen habt, wieder zum Unglauben bringen. Subhanallah. Warum? Also viele Leute, der Juden, Christen wollen, dass wir Muslime den Islam verlassen. Den Islam verlassen. Ungläubig werden. Sei es Atheisten oder ins Christentum eintreten oder vielleicht sogar ins Judentum eintreten. Was allerdings weniger der Fall ist. Und sie wollen eben uns zu Ungläubigen machen. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt. Und ungläubig, das heißt, sie sind ungläubig. Damit wir sind wie sie. Und zwar unwissend und Freveler und Sünder und Unheilstifter. Und all dies, weil sie eben neidisch sind. Also Allah sagt, aus Missgunst von sich selbst aus, nachdem ihnen die Wahrheit klar geworden ist. Hasad ist das Wort, was hier erwähnt wird. Neid, Missgunst ist eine gefährliche Krankheit in den Herzen von vielen, vielen Menschen. Und Hasad ist überliefert in einem allerdings schwachen Überlieferung, dass es eben die Hasanat auffrisst. Dass es die Hasanat auffrisst. Aber wie dem auch sei, schlechte Taten der Waagschale wiegen den guten Taten entgegen. Insofern frisst es die guten Taten auf, wie jede andere Sünde auch. Allerdings ist Hasad, Neid, eine der gefährlichen Sünden. Eine der sehr, sehr gefährlichen Sünden. Und was war der Neid, den die Juden und Christen in ihren Herzen hatten? Und zwar, besonders die Juden, sie erwarteten einen Propheten, der mit ihnen für ihre Ehre und Macht kämpft. Und dem war nicht so. Wie wir gesagt haben, sie erwarteten einen Propheten von den Kindern von Ismail. Nein. Von seinem Bruder. Von seinem Bruder, sehr schön. Schade. Jakob, ne? Sein Bruder. Auf jeden Fall erwarten sie von den Kindern Israels. Israel war Jakob. Ja. Und dem war nicht so, sondern der Prophet Muhammad Sallam kam dann aus Sicht der Juden dummerweise von den Kindern Ismails, ne? Also ein Araber. Und das war der Neid. Sie wollten nicht, dass das Prophetentum aus den Kindern Israels woanders hingelangt. Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtet ja in den Versen hier über die medinensische Periode. Das heißt über die Periode nach der Hijra, ne, des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und in Medina befanden sich ja mehrere Gruppen. Ne, befanden sich einmal dann die Muhajirun, die Auswanderer, dann die Ansar. Dann die Ansar, also die Medinenser selbst, die ja zwei Stämme waren, Al-Aus und Al-Khazraj. Und dann befanden sich in Medina die Juden. Und es befanden sich in Medina auch Götzendiener, Mushrikun. Und die Muslime, nachdem sie ausgewandert sind nach Medina, könnt ihr euch vorstellen, dass sie noch nicht die Oberhand hatten in Medina und noch schwach waren. Und dass sie dann dort unterdrückt wurden. Und man viele Sachen gegen sie geschmiedet hat. Und weil sie schwach waren, hat Allah zu ihnen gesagt, doch verzeiht und seid nachsichtig. Das heißt, das geht jetzt, diese Anrede, es gilt für die Sahaba, radiallahu anhum, beziehungsweise für die Muslime, in so einer Situation. Doch verzeiht und wendet euch ab, oder seid nachsichtig. Die Muslime, weil sie schwach waren, hatte Allah subhanahu wa ta'ala zu diesem Zeitpunkt ihnen noch nicht die Erlaubnis gegeben, den Dschihad zu machen. Sie hat ihnen noch nicht erlaubt, gegen die Juden und Christen zu kämpfen, weil sie schwach waren. Aber eine Sache möchte ich nicht, dass mir das entfällt. Und zwar diese Missgunst, die die Juden und Christen gehabt haben gegenüber den Muslimen, dass unter ihnen der Gesandte aller Gesandten, Sallallahu alaihi wa sallam, hervorgekommen ist. Das nennt man Hasad. Und Hasad, wie ich gesagt habe, ist eine gefährliche Krankheit. Sie wird eingeteilt, die Ulama teilen sie ein in drei Arten von Hasad. Also Neid, in drei Arten von Neid. Das eine nennt man natürlich dann nicht Neid, aber wie dem auch sei. Die eine ist, dass man sich wünscht, wenn man bei seinem Bruder oder bei einem Menschen eine Gunst sieht, eine Gunsterweisung von Allah subhanahu wa ta'ala sieht, dass man sich wünscht, dass der andere diese Gunst nicht mehr hat und dass sie von ihm fortgeht und dass man sie stattdessen bekommt. Wie jemand, der zum Beispiel neidisch darüber ist, dass sein Bruder zum Beispiel der Vorsitzende von einer bestimmten Firma ist. Und er möchte lieber, dass dieser nicht mehr dort ist und dass man seinen Platz einnimmt für ihn. Ja. Das nennt man Neid, das ist Haram und ist eine gefährliche Sünde. Und wer das hat, soll sein Herz reinigen. Und die zweite Sache ist, wenn man neidisch ist und sich nur wünscht, dass der andere eben nicht diese Gunsterweisung mehr erhält von Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn man selbst diesen Posten nicht erreichen kann, man will einfach, dass der andere nicht mehr, dass ihm nicht mehr so gut geht. Ja? Das ist auch Neid und Haram und verboten. Die dritte Art, dass man sich etwas Gutes wünscht, was der andere auch hat, ist, dass man ein gesundes Herz hat und dass man sich wünscht, dass man das Gleiche erhält, wie der andere Mensch hat, die gleiche Gunsterweisung. Allerdings wünscht man sich nicht, dass der andere diese Gunsterweisung verliert. Ja? Und was dafür bezeugt, sind die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo der Prophet sallallahu alaihi immer gesagt hat, la hasada illa fi so und so. Das heißt, es darf keinen Neid geben, außer in diesen Fällen. Und dann hat er zum Beispiel unter den Fällen hat er erwähnt, ein Mann, dem der Koran gegeben wurde, das heißt, der den Koran auswendig kann und der ihn Tag und Nacht rezitiert. Diesem über darf man neidisch sein, in dem Sinne, dass man auch die gleiche, der auch mit dem Koran haben möchte. Oder jemanden, den Allah subhanahu wa ta'ala durch Vermögen begünstigt hat und der eben Tag und Nacht für Allah spendet. Und diesen Leuten darf man gegenüber neidisch sein, in dem Sinne, weil man ja auch diese gute Tat machen möchte. Ja? Und keiner wird neidisch sein, normalerweise, in so einer Hinsicht, normalerweise, weil Allah subhanahu wa ta'alas Gunst ist groß. Und es geht, das heißt, selbst wenn wir alle den Koran auswendig könnten oder wir alle reich wären, das würde Allah subhanahu wa ta'ala nicht stören, jedem von uns Hasana zu geben und zu reichlich zu belohnen. Insofern braucht man nicht irgendwie sich zu wünschen, dass der andere es nicht hat, sondern man wünscht sich eben genauso gut zu sein oder noch besser. Genauso wie wenn wir die Sahaba radhiyallahu ihre Biografien lesen, was wir eigentlich viel mehr tun sollten, dann wünschen wir auch, dass wir genauso sind wie sie. Ja? Das ist eine Form des erlaubten Neids, auf Arabisch nennt man das dann nicht Hasade, sondern Ribitah. Ribitah ist einfach ein anderer Ausdruck dafür, der dafür reserviert ist. Wie dem auch sei, ein wichtiges Thema, aber lasst uns zurückkehren. Also die Muslime befinden sich jetzt in Medina und sind noch schwach und erst ausgewandert und neu dort und unterdrückt und man führt gegen sie Pläne aus, aber in dieser Phase, die Muslime wollten eigentlich die Schwerter ziehen, die Schwerter ziehen und kämpfen gegen solche Menschen. Allerdings hat Allah subhanahu wa ta'ala es ihnen verboten. Und er sagte zu ihnen, doch verzeiht und seid nachsichtig. Das heißt, oder wendet euch ab, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Das heißt, kämpft nicht, bis Allah euch die Erlaubnis gibt zu kämpfen. Also, hatta ya'ti Allahu bi amrih, bis Allah mit seiner Anordnung kommt, bedeutet hier, bis Allah euch die Erlaubnis zum Dschihad gibt. Allah hat zu allem die Macht. Allah hat zu allem die Macht. Und das ist eben, weil sie noch schwach sind. Und was sollten sie stattdessen in dieser Zeit tun? Und zwar, وَأَقِيمُ الصَّلَاةُ وَآتُ الزَّكَاةُ. Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe. Das heißt, bis man gestärkt ist und stark ist und bereit ist für den Kampf und bis Allah die Anordnung gibt, sollten sie eben sich ihren Gottesdiensten widmen, die sie bis auf den Dschihad ausüben können. Und sie sollten sich stärken und das Ganze vorbereiten. Und Allah sagte, وَأَقِيمُ الصَّلَاةُ, und die Gelehrten sagen, إِقَامَةُ الصَّلَاةُ, das heißt, das Gebet verrichten, wie es übersetzt im Deutschen, ist nicht das gleiche, wie wenn man sagen würde, betet. Ist nicht das gleiche, wie man sagen würde, betet. Wenn man sagt, إِقَامَةُ الصَّلَاةُ, dann beinhaltet das auch nicht nur die Bestandteile, sondern auch die Pflichtteile des Gebets und auch die Sunnah-Teile des Gebets, und dass man das Gebet mit Demut und Ehrfurcht verrichtet und mit Unterwürfigkeit. Das heißt, das Gebet vollständig so verrichten, wie Allah SWT es einem bewundert. Das ist das Gebet verrichten oder Iqamatus Salah auf Arabisch. Und entrichtet die Abgabe. Die Abgabe ist Az-Zakah. Az-Zakah heißt übrigens sprachlich auch die Reinigung, denn man reinigt sein Geld. Oder man reinigt seine Seele vor Gier, ja, oder Geiz. Und was auch ihr, und was ihr auch für euch selbst an Gutem vorausschickt, werdet ihr bei Allah finden. Das heißt, wir werden, egal was wir an Gutem tun, die guten Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala vorfinden, und auch die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala dort vorfinden. Und wirklich, liebe Brüder, daran kann man seinen Glauben messen. Daran kann man seinen Glauben messen. Wenn jemand glaubt, dass er alles, was er ausgibt, bei Allah subhanahu wa ta'ala mindestens 10-fach vergolten zurückbekommt, und die Vergeltung ist eine ewige Vergeltung, dann, wenn einem das zurückhält, dann immer noch Gutes zu tun oder zu spenden, wenn er spenden kann, dann ist die Frage, was ist mit seinem Glauben? Ja, der Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns ja diese Eigenschaften der gläubigen Menschen, damit wir uns daran messen können und sehen können, wo unser Imanspiegel steht. Und was ihr auch an Gutem vorausschickt, werdet ihr bei Allah finden. Das ist ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah verbricht sein Versprechen nicht. Und dann sagt Allah, und was ihr tut, sieht Allah wohl. Diese Aussage, was ihr tut, sieht Allah wohl, kommt ja mehr als einmal im Koran vor. Oder Allah weiß sehr wohl, was ihr tut, oder die ganzen Verse. Oder Allah hat über alles, hat sein Wissen umfasst alles. Diese Aussagen, oder diese Verse oder Teilverse, sie haben zwei Effekte. Einmal sollen sie den Sünder dazu bringen, dass er seine Sünden unterlässt, weil er weiß, dass Allah ihn sieht. Und zweitens sollen sie den Gutestuenden anspornen und seinen Glauben festigen und ihm versprechen, dass er gesehen wird und dass seine guten Taten aufgeschrieben werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala genügt als Zeuge. Und trotzdem gibt es noch Engel, die bezeugen, und Allah weiß, was alles noch die guten und schlechten Taten bezeugt. Und dann sagen die Juden und Christen, Allah subhanahu wa ta'ala spricht, sagt uns, was ihr Glaube ist, und zwar, oder ein Teil ihres Glaubens ist, ihres Imans ist, und sie sagen, niemand wird in den Paradiesgarten eingehen, außer wer Jude oder Christ ist. Gemeint ist also, die Juden sagen, niemand wird in den Paradies eingehen, der, es sei denn, er ist Jude. Und die Christen sagen, niemand wird in den Paradiesgarten eingehen, es sei denn, er ist Christ. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala als einfache Antwort darauf, das sind ihre Wünsche. Wie gesagt, der Paradiesgarten, wo befindet er sich? Über dem siebten Himmel. Wir wissen ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat den sieben Himmel, hat den Himmel erschaffen, hat ihn zu sieben Himmeln geformt, und hat über dem siebten Himmel ist das Paradies. Und niemand, sagen sie, wird in den Paradies eingehen, es sei denn, man ist Jude oder Christ. Und Jude ist gemeint diejenigen, die dem Judentum angehören, und Christ ist gemeint diejenigen, die die Nazarener sind, das heißt, die dem Christentum angehören und die an diese an den Glauben der Christen glauben. Das sind ihre Wünsche, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. So hätten sie es gerne, aber so ist es nicht. Sag als Antwort, bringt euren Beweis hervor, wenn ihr wahrhaftig seid. Darin ist ein Beleg für die Fuqaha, auch für die Richter, dass wer etwas behauptet, das heißt, wer etwas behauptet, dass etwas existiert, oder behauptet, dass etwas nicht existiert, er ist derjenige, der beweisen muss. Ja? Derjenige, der eine Behauptung hervorbringt, er muss einen Beweis bringen. Und nicht die anderen müssen irgendwie wieder. Wenn jemand, jemand, ein Lügner, mir gesagt hat direkt, und zwar sagte er, das Wort, irgendein bestimmtes Wort kommt im Koran und der Sunna, sagt er 35.000 Mal vor. Dann ist das nicht meine Aufgabe, ihm zu zeigen, dass es im ganzen Koran nicht 35.000 Mal vorkommt, sondern er muss mir eigentlich 35.000 Stellen zeigen, wenn er wahrhaftig ist. Ja. Es ist völlig uninteressant. Die Sache ist wirklich, die Leute prinzipiell. Ja, prinzipiell. Und deswegen sagt Allah, bringt euren Beweis hervor, wenn ihr wahrhaftig seid. Also welchen Beweis für was? Den Beweis dafür, dass nur Christen ins Paradies kommen. Oder nur Juden ins Paradies kommen. Hat etwa Jesus a.s. gesagt, nur Christen kommen ins Paradies? Kann er schon gar nicht gesagt haben, weil das der Glaube des Christentums erst später entstanden ist. Und auch der Begriff Christentum ist erst später entstanden. Isa a.s. hat seine Anhänger nicht Christen genannt, sondern es waren Jünger, Hawariyun. Und sie waren, wie die Jünger sagen, washhad bi annana muslimun, und bezeuge, dass wir Muslime sind. Die Jünger waren Muslime. Und auch wenn man die Leute fragt, zum Beispiel, was war denn die Religion von Musa a.s.? Ja, jetzt, wenn man sagt, das Judentum, ja, das ist Jude ist Judas, kommt von Jam Judas, war einer der 12 Söhne von Israel, okay? Und die wurden nach ihm genannt. Aber na, also zumindest in Deutschen ist es so. Und wenn man jetzt fragt, was war denn Musa als seine Religion? Zu seiner Zeit, wenn jemand ihn gefragt hätte, was ist deine Religion, was hätte er denn gesagt? Bestimmt nicht Judentum. Islam, natürlich Islam. Oder anders ausgedrückt, wie wir uns beschreiben, und zwar die Ergebenheit in Gottes Willen. Ja? Musa a.s. hat Offenbarung erhalten und hat das gemacht, was Allah ihm gesagt hat. Und das sehen wir in den Geschichten. Er ist auf dem Berg At-Tur und Allah gibt ihm, oder Sina, und Allah gibt ihm die Offenbarung und er gibt sie seinem Volk weiter. Das heißt, er führt das aus, was Allah ihm gesagt hat. Das nennt man, ist auf Arabisch Islam, was er macht. Oder ist Islam Ergebenheit. Okay? Und das war die Religion der Propheten. Und deswegen sind die einzigen wahren Nachfolger der Propheten, sind die Muslime, sonst niemand. Und was Leute nur stört, ist öfter zwei Sachen bei den Nicht-Muslimen. Einmal der Begriff Islam ist für sie ein neuer Begriff, oder ist es für sie ein fremder Begriff, weil sie aufgezogen worden sind, dass der Islam eine neue Religion ist, die vom Propheten Muhammad s.a.w. gegründet worden ist oder so etwas. Ja? Und die zweite Sache ist, viele Leute, was sie stört, ist, dass der Koran auf Arabisch herabgesandt worden ist. Oder dass der Name von Gott im Islam Allah ist. Ja? Obwohl der Name Allah bei den Juden, bei den Christen, bei den arabisch sprechenden Juden, Christen, die verwenden das alle. Und also alle arabisch sprechenden nennen ihren Herrn Allah. Ja? Und auch Isa a.s. in seiner aramäischen Sprache hat ihn auch so genannt, wie wir wissen. Na. Bringt auch einen Beweis davor, wenn ihr wahrhaftig seid. Bringt auch einen Beweis davor, wenn ihr beweisen könntet, dass nur Jesus, dass nur die Christen ins Paradies kommen oder nur die Juden ins Paradies kommen. Das Witzige ist, es gibt keinen. Es gibt keinen. Ja? Also, was ich damit sage ist und meine ist, dass Isa a.s. hat niemals gesagt, nur diejenigen, die an die Dreifaltigkeit glauben, kommen ins Paradies, oder nur diejenigen, die daran glauben, dass ich gekreuzigt worden bin, kommen ins Paradies, oder nur diejenigen, die kommen ins Paradies, die glauben, ich bin für die Sünden der Menschen gestorben. All das hat Isa a.s. niemals gesagt. Ja? Das sind alles Sachen, die danach gekommen sind. Im Gegenteil findet man in ihren Schriften, dass Isa a.s. gefragt wird, was ist das Wichtigste aller Gebote, und er sagt eben, La ilaha illallah. Auf der arabischen Übersetzung sagt er, La ilaha illallah. Euer Gott ist einer. Na. Und auch die Moses a.s. hat niemals gesagt, nur wenn man in meiner Religion stirbt oder nach meinem Gesetz stirbt, wird man ins Paradies eingehen. Auch auf keinen Fall. Sondern es ist wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt im Vers Surat al-Baqarah, Inna alladhina amanu walladhina hadu wassabirina wassabirina wassabirina من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Gewiss diejenigen, die glauben und diejenigen, die dem Judentum angehören und die Christen, die Sabia. Wer immer an Allah den nächsten Tag glaubt und rechtschaffen handelt, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll über sie kommen, noch werden sie traurig sein. Das heißt, diejenigen, die glauben, das heißt die Anhänger von Muhammad s.a.w. und diejenigen, die dem Judentum angehören, die Anhänger von Musa a.s., die wahren Anhänger von Musa a.s., und die Christen, die wahren Anhänger von Jesus Christus, dem Messias, a.s. und die Sabia, was auch immer mit den Sabia gemeint ist, habe ich ja gesagt, gibt es mehrere Ansichten darüber. Wer immer an Allah den jüngsten Tag glaubt und rechtschaffen handelt, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll über sie kommen, noch werden sie traurig sein. Und wer einen Prophet leugnet, ist so, als hätte er alle Propheten geleugnet. Das blinde Folgen der Juden und Christen ihren Gelehrten gegenüber, dass ihre Gelehrten ihnen sagen, nur die Christen kommen ins Paradies, nur die Juden kommen ins Paradies, das bringt überhaupt nichts. Und genauso bringt das den Muslimen auch nichts, das blinde Folgen. Sondern man muss wissen, was man glaubt und die Religion lernen, damit man nicht betrügt wird von Leuten. Im Christenjudentum tun das die unwissenden Gelehrte oder die Gelehrten selbst, aber im Islam tun es die unwissenden Menschen. Denn wie wir wissen, wenn es eine Gesellschaft von 100 Muslimen gibt, gibt es da schon 120 Muftis unter den Muslimen. Jeder weiß ja, was er zu sagen hat. Aber nein, Allah sagt im 112. Vers, aber nein, Also so ist es nicht. So ist es aber nicht. Wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, das ist, so ist es. So ist es wirklich. Wer sich Allah hingibt, und dabei Gutes tut, dessen Lohn steht für ihn bei seinem Herrn. Und sie soll keine Furcht überkommen, noch sollen sie traurig sein. Bei Allah, sagt der Gelehrte, bei Allah, nur ein Muslim geht ins Paradies. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat gesagt, niemand wird ins Paradies eintreten, bis auf eine muslimische Seele. Niemand wird ins Paradies eingehen, bis auf eine muslimische Seele. Das hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt. Und das ist, was gemeint, wenn man sich Allah völlig hingibt. Allah völlig hingibt. Und damit manche Leute, die das hören sollten, was ich hier sage, nicht falsch verstehen, ein Christ kann sich gar nicht im islamischen Sinne Allah völlig hingeben, es sei denn, was macht er? Es sei denn, er folgt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil wenn Allah sagt, man soll sich ihm hingeben und Allah ordnet an, etwas zu tun, dann muss man es tun. Allah hat angeordnet, dass man seinem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehorcht. Das heißt, wer sich Allah völlig hingibt und Gutes tut, das heißt, jeder hat es selbst in der Hand. Es ist keine rassische Angelegenheit. Wenn man aus den Kindern Israels geboren wird, dann wird man ins Paradies eingehen, was man tut. Wenn man Christ ist, egal ob man gut oder schlecht Christ ist, Hauptsache man glaubt, dann wird man ins Paradies. Das ist alles Quatsch. Alles Quatsch. Jeder Mensch hat in seiner eigenen Hand, ob er ins Paradies geht oder nicht. Du musst handeln und rechtschaffen tun und Allah beten, anbeten und ihm und niemanden sonst anbeten. Und Allah um Vergebung bitten für deine Sünden. Dann wird dir vergeben. Na, und all dies hat man selbst in der Hand. Das sind die Bedingungen. Und sie soll keine Furcht überkommen, noch sollen sie traurig sein. Gutes tun bedeutet auch, dass man Allah subhanahu wa ta'ala so anbetet, als würde man ihn sehen. Auch wenn man Allah nicht sehen kann, ja, so kann Allah einen sehen. Und daran zweifelt eigentlich keiner. Und das bedeutet eigentlich auch die Bedeutung von Ihsan, etwas sehr, sehr gut und vollkommen machen. Na, und das ist auch Gottes Vorstellung. Und diese Menschen, die so etwas tun, es soll keine Furcht über sie kommen. Furcht ist das Gegenteil von, also Angst ist das Gegenteil von Sicherheit. Ja. Und noch sollen sie traurig sein, Traurigkeit ist das Gegenteil von Glückseligkeit. Und nur wenn man nicht traurig ist und keine Furcht hat, dann kann man die höchste Glückseligkeit erreichen. Wenn man zum Beispiel glücklich ist oder nicht traurig ist, aber Furcht hat, ist man nicht glücklich. Oder wenn man Furcht hat, oder umgekehrt halt, ja, dann wird man niemals die Glückseligkeit erreichen. Deswegen ist es die vollkommene Glückseligkeit, keine Furcht zu haben und niemals traurig zu werden. Und das ist eine Sache für die gläubigen Diener, damit Allah subhanahu wa ta'ala von seiner Barmherzigkeit den Menschen schon in diesseits etwas abkommen lässt. Und zwar erhalten die gläubigen Menschen in diesem Leben schon diesen Zustand, dass sie nicht traurig sind und nicht keine Angst haben. Sie haben keine Angst vor dem, was geschieht, weil sie wissen, dass alles, was geschieht, durch Allah subhanahu wa ta'ala geschieht, durch seinen Befehl. Egal, was geschieht in dieser Welt. Gutes und Schlechtes. Alles gehört zur Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala und er prüft damit die gläubigen Menschen und stürzt diejenigen, für die das Verderben festgeschrieben ist, noch weiter ins Verderben. Und er weiß, wofür das alles gibt. Und deswegen befürchtet er nichts, was geschieht. Und die sind nicht traurig. Denn derjenige Mensch, dessen Herz erfüllt wird durch den Glauben, ja, das ist der Mensch, der niemals traurig sein wird. Ja. Denn das ist die wahre Glückseligkeit. Denn Allah sagt ja, وَيْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ. Und derjenige, der den Stand seines Herrn fürchtet, für den gibt es zwei Paradiese. Oder zwei Gärten. Ja. Also einen diesseits und einen im Jenseits. Na. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا